Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 364 Down Under in China. Ha! Thema heute OnePlus 5 schon wieder. War doch erst letzte Woche, was ist denn jetzt los? Tja, da hat schon was getan, ne? Das Display steht Kopf. News gibt's auch wieder ein paar. War gar nicht so einfach, diese Woche wieder welche zu finden, ja. Also für die Rios-Wochensicht war es kein Problem mit dem ganzen Politgedudel, was mal wieder auf den Senkel gegangen ist. Aber im Tech-Android-Bereich wird's da schon ein bisschen langweiliger diese Woche. Ja, aber wie gesagt, hab noch einiges entdeckt. Und die Community war auch aktiv. Da werde ich dann auch noch dazu kommen. Da habe ich sicherlich auch noch einiges dazu zu sagen. Und die App der Woche diesmal ganz überraschend. Ihr werdet Bauklötze staunen. Ja. Ha. So sieht's aus. Gut. OnePlus 5. Tja, was ist denn da passiert? Die hätten es wohl auch nicht gedacht, aber eine kleine, bauliche Notwendigkeit sorgt jetzt für ein paar kleine Probleme. Ich sag's mal gleich vorweg. Es ist für mich eigentlich ein kleines Problem, ja. Und davon wird das OnePlus 5 nicht wirklich schlechter. Aber einige User finden das wohl sehr, sehr störend. Was ist passiert? Man hat das Display falsch herum eingebaut. Also nicht, das war kein Fehler, sondern man hat es einfach umgedreht aus Gründen eben, ist ja zum Beispiel, wo sind die Anschlüsse, von wo muss das angeschlossen sein, und da musste man natürlich die Stelle nehmen, wo das designmäßig auch möglich ist. Und da haben die gedacht, okay, kein Problem, da drehen wir einfach das Display um und ändern das eben in der Software. Ich meine, das Display wird ja eh angesprochen und dann wird es eben so angesprochen. Nur, was dann daraus resultiert ist schon sehr verwunderlich. Es gibt beim Scrollen irgendwie so ein Wabbeleffekt, ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, man nennt es jetzt wohl Jelly Scrolling, ja, also so ein wabbeliges Scrollen, ja, wenn man also hoch oder runter den Bildschirminhalt verschiebt, so. Und warum das auftritt, da rätseln selbst Experten momentan. Möglicherweise hängt es eben damit zusammen, dass die einzelnen Elemente in diesen LCD-Displays, in diesen Panel, ja, ich sage jetzt mal LCDs, gilt eigentlich für OLEDs genauso, wenn auch vom System her anders natürlich als LCD, eben von der Anordnung her und vom Aufbau her, ja, vielleicht eben bewusst von diesen Panel-Herstellern so konzipiert wurden, dass es optimiert ist für eben von der empfohlenen oben nach unten Einbauweise. Ja. Faszinierend ist das nämlich auch, dass ihr das mit normalen Smartphones nachstellen könnt, also mit ganz normalen Smartphones, die eben nicht OnePlus 5 heißen, ja. Dreht mal das Display um, macht einen Screenlock natürlich, oder spielt eigentlich keine Rolle, ob Screenlock oder nicht, und dann scrollt mal, ja, dann habt ihr bei vielen Telefonen tatsächlich das Gefühl, bei vielen Displays, dass da was nicht stimmt. Die Bewegungen fühlen sich anders an. Das kommt vor allem, also sehr stark fällt es bei LCD-Displays aus. Bei AMOLEDs scheint es nicht ganz so, da muss man schon ganz, ganz empfindlich sein, um das zu merken, ja, aber dieser Effekt ist tatsächlich vorhanden. Er ist vorhanden. Wie gesagt, ich mache da kein großes Fass auf deswegen, weil der Effekt ist eigentlich recht minimal. Ich weiß gar nicht, da muss man schon wirklich empfindlich sein, damit man das sieht. Gut, wenn man es einmal gesehen hat, fällt es dann auch auf, weil dann weiß man, wo man hingucken muss, ja, oder man guckt automatisch dorthin. Aber nochmal, es ist kein Versehen oder ein Fehler von OnePlus, sondern die haben das bewusst falsch rum eingebautes Display und haben eben das per Software das Bild quasi geflippt, so dass es eben aufgebaut wird. Und das hat auch nichts mit der Software zu tun, das hat nichts mit dem Aufbau an sich zu tun, sondern das hat einfach mit dem Display zu tun, dass das, wenn man das umgekehrt hält, ja, dass dann dieser Effekt auftritt. Und das ist faszinierend, dass man das mit einem normalen Smartphone tatsächlich nachstellen kann. Es ist tatsächlich so. Ja. Man kann es also deutlich merken, dass es so ist. Finde ich. So, wie geht jetzt OnePlus mit dem Problem um? Ja, im Moment kann OnePlus einfach nichts groß machen dagegen, ja, weil es eben, naja, ein Fehler ist, der der so suspekt ist, dass eben selbst Experten da teilweise nicht wissen, was da los ist. Hier ist, ich lass mal den Artikel, obwohl, nee, tut mir leid, den darf ich nicht verlinkt lassen, ja, XDA Developers, tja, in Deutschland nicht mehr möglich, ja. Aber ihr könnt mal auf YouTube gucken nach OnePlus 5 Jelly Scrolling Effect. OnePlus 5 Jelly Scrolling Effect. Dann könnt ihr das mal ein bisschen stärker sehen. Allerdings wird es auch nochmal stärker hervorgerufen durch das YouTube-Video an sich. Ja, das ist nämlich auch so ein Problem. Falls ihr auf eurem Smartphone, falls ihr so ein Smartphone habt, wo das kaum auffällt, ja. Wie gesagt, Leute mit AMOLED-Display werden es wohl so in aller Regel nicht wahrnehmen. Ich merke es ganz, ganz schwach bei dem Pixel XL, wenn ich es umdrehe, obwohl das ein AMOLED-Display hat, aber ich bin auch in den Sachen auch sehr, sehr empfindlich. Ja, ich habe auch schon bei alten Handy-Displays schon hin und wieder mal das Flimmern wahrgenommen. Ja, das war unerträglich dann. Aber, oder so bei Ruckler bei Videospielen. Ich weiß nicht, ich frage mich immer wieder, wie Menschen sich Blu-Rays angucken können. Ja, ich habe bisher noch keinen einzigen Blu-Ray-Player gefunden, der einen Blu-Ray-Film ruckelfrei darstellen kann. Ich sehe klar und deutlich ein Ruckeln, ja, aber das nur am Rande. Aber gut, ne? Wenn man sich dran gewöhnt hat, dann klappt das alles irgendwie. So, ich guck gerade mal, offenbar am stärksten fällt's auf, wenn der Hintergrund schwarz ist und dann eben helle Bilder da mit drin sind. So wie zum Beispiel bei den Google Play Movies App, ja. Also man sieht hier etwas, ja, wie gesagt, wenn man da hin und her bewegt, dann ist das schon so ein Wabbeleffekt, aber wie gesagt, nur ganz leicht beim Pixel XL. Beim OnePlus 5 ist es in der Regel etwas stärker und deswegen ist es eben auch aufgefallen. Ich glaube, so wie beim Pixel XL wäre es kaum jemand aufgefallen. Tja, Software-Update wird sich dann zeigen, ob das überhaupt möglich ist. Weil, wie gesagt, man kämpft dann noch, warum es jetzt eigentlich physikalisch überhaupt so ist. Und dann erst könnte man einen Software-Patch bringen. Der wäre allerdings, das kann ich schon sagen, recht aufwendig. Dann müsste das Bild, diese Wabbelbewegung müsste adaptiert werden und umgesetzt werden. Das würde immense Rechenleistung verbrauchen beim Bildaufbau. Ich glaube, da müsste man, da wird ein Fix wohl nur etwas länger dauern, wenn es überhaupt einen gibt. Aber nochmal, ja, das macht das Telefon nicht schlechter, das ist nur beim Scrollen, wenn man hin und her sich bewegt, das macht man ja normalerweise auch nicht unbedingt, ja, dann hat man ja normal Scrollen ziehen in eine Richtung, wahrscheinlich ist deswegen auch den Entwicklern gar nicht erst aufgefallen, ja, wer geht denn schon hin und macht hoch 100, bup, bup, bup. Ja, das macht man zum Spielen, ich weiß gar nicht, wie gesagt, wie das aufgefallen ist, aber es ist nun mal vorhanden, das kann man nicht wegdiskutieren und ja, als, wie gesagt, Drama ist es nicht, aber unschön. vielleicht müssten da andere Panels verbaut werden, bei denen es nicht so arg auffällt. Es gibt da halt schon Unterschiede, das werdet ihr auch merken, wenn ihr vielleicht ein paar Smartphones habt und am einen sieht man es extrem, wenn ihr das einfach nur auf den Kopf hält und dann scrollt. Und bei anderen merkt man es so gut wie überhaupt nicht. Tja, dumm gelaufen, aber wie gesagt. Gut, ich komme mal zu den News. Ja, ich wollte es eigentlich gar nicht so ein großes Thema machen, aber Leute, es war dieses Mal wirklich eng mit der möglichen Themenauswahl, ja. Deswegen, naja, okay. Sharp startet Mitte Juli mit einem randlosen Smartphone. Ich habe kurz überlegt, ob ich das vielleicht als Hauptthema mache die Woche. Aber naja, okay, es ist halt ein Telefon, ein Smartphone ohne Rand. Da gibt's jetzt auch schon wieder ein paar angekündigte. Und dann von Sharp ist nämlich die Frage, ob wir das jemals in Europa zu Gesicht bekommen. Normalerweise bringen die ihre Geräte in Japan raus, in asiatischen Ländern teilweise, aber eben nur seltenst in Europa beispielsweise. Ja, ich möchte aber trotzdem mal erwähnen, weil die Sharp, es sind gar nicht so schlecht. Wer kann sich noch an die Aquos-Reihe erinnern? Die kam tatsächlich auch in Europa raus. Ja. Hier geht es allerdings um ein ganz anderes Modell, das Sharp FS8016 und FS8010. Ja. Die haben ein 5,5 Zoll Display mit einer Auflösung von 2048x1080p. Mit 12 Megapixel Kamera und 8 Megapixel Dual Kameras, ja, und 4 beziehungsweise 6 Gigabyte Speicher, also High-End Geräte, kann man durchaus sagen. Das 8016 hat einen Snapdragon 660, das hört sich nicht nach High-End an, aber angesichts den von den anderen Daten will ich doch nochmal dreimal, wie gesagt, Prozessor-Power ist nicht ganz so wichtig. Und das 8010 hat einen Snapdragon 330. Wow, da geht's schon nach unten. Ja. aber ich denke, das wird es sein. Übrigens, komischerweise, ja, das Snapdragon 660 hat bei Benchmarks in etwa die Leistungsfähigkeit, also nicht ganz, aber kommt schon ziemlich nah ran an den Snapdragon 835. Ich weiß nicht, wie diese Nummernvergabe bei Snapdragon stattfindet, aber das ist wohl nicht mehr ganz ausschlaggebend. Wie gesagt, es ist diese Zahlenspielereien bei den Prozessoren, die sind lange nicht so wichtig wie zum Beispiel die 4 bzw. 6 GB RAM. Ja. Die werden dann nämlich jeden Prozessor, auch den 330er, theoretisch raushauen wieder. Ja. Und naja, okay. Gut. Und das Besondere eben bei diesen Geräten ist halt, dass die eigentlich komplett randlos sind. Und das mag auch hier ein Alleinstellungsmerkmal sein. Bei den anderen sogenannten randlosen Telefonen hat man immer noch irgendwo an irgendeiner Stelle doch noch einen Rand. Also zum Beispiel unten, ja, quasi ganz unten am Smartphone, ja, ist noch so eine kleine Zeile sozusagen, wo eben kein Display ist, oder oben manchmal, ne, wegen der Kamera auch, weil wo soll denn die Kamera hin, wenn alles Display ist? Aber Leute, hier ist wirklich komplett das Smartphone ist vorne ein Display, ja, ein minimaler Rand ringsrum, ja? Aber das kann man gar nicht als Rand bezeichnen, das ist einfach das Überschuss vom Material von unten sozusagen, ja, also das ist Wahnsinn. Und die Kamera ist im Display drin. Und die wie ich das schon mal gesehen habe bei einem Smartphone, ich glaube, das war das Essential, ja, quasi die Statuszeile oben, die wird unterbrochen durch die Kameraöffnung, ja, und das ist ja mit Software relativ einfach zu machen, dass dort eben nichts auftauchen kann, so dass man dann eben links und rechts neben dem der Kamera die ganz normalen Notification Bar hat, aber eben ausgespart diese Kamera. Nicht schlecht. Wahnsinn. Also optisch definitiv ein Hingucker. denn dadurch kommt ein minimalistisches Gefühl auf, wie ich es noch bei keinem anderen Smartphone gesehen habe. Das Ding ist einfach nur eine Anzeige. Das ist richtig futuristisch. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ja. Aber wie gesagt, ob das jemals in Europa auf den Markt kommt, das wird sich dann noch zeigen. Wenn es rauskommt, werde ich auf jeden Fall probieren, mal meine Finger an so ein Teil zu kriegen, um das mal auszuprobieren, wie das sich dann anfühlt, so ein Teil überhaupt in den Händen zu halten, wo quasi ja die Software dann rausrechnen muss, dass man gerade am Rand irgendwo aus Versehen drauf gelangt hat und nicht aus Absicht, denn das lässt sich nicht vermeiden. Wenn man das Telefon ganz normal hält, kommt man ans Display dran. Alleine schon, ja, mit den Fingern, was da so eben dann raussteht, ja. Sehr eklig hört sich das an. Ja, die Wabbelfinger, ja, die kommen auf jeden Fall da an das Display ran. Und da muss die Software eben das erkennen, okay, das war jetzt eine Berührung, die war nicht absichtlich. Und das war eine Berührung am Rand, die war absichtlich. Da muss die Software also gute Arbeit leisten und ja, mal sehen. Ja, dann habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Und zwar bei Android 7.1.2, möglicherweise auch schon ab 7.0, ja, das kann ich leider nicht mehr nachvollziehen, gibt es eine, ja, irgendwie versteckte Möglichkeit, die Desk-Clock zu aktivieren, relativ einfach, ja. Und das ist im Prinzip die Uhr mit im Stromsparmodus, wo also das Display abgedunkelt wird, ja, und dann eben angezeigt wird, so schwach angezeigt wird, aber als Desk Clock, sage ich mal, optimal eigentlich, wenn man sich das Telefon so hinstellt. Wie gesagt, der Stromverbrauch ist da gar nicht so schlimm. Ja. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Und zwar muss man da erstmal in die Uhr reingehen. Ja, und da kann man dann eben also diese Uhr sehen, das ist auch eine Weltzeituhr übrigens, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, bei Stock Android natürlich sehr schön, kann man sich verschiedene Positionen da reinmachen, also ich habe hier zum Beispiel Mountain View, Moskau und Tokio drin, ja. Und wenn man da jetzt längere Zeit auf einen freien Platz tippt, auf dem Display, ja, dann fadet das Display so raus. Das könnt ihr auf YouTube sehen. Ich mache da auf jeden Fall hier in der YouTube-Version, zeige ich euch das, binde das noch ein. Und dann seht ihr, dass hier eine ganz schwache Anzeige gibt. Ja. Die verändert sich natürlich auch, wenn das Gerät dann etwas heller bestrahlt wird. Aber es bleibt trotzdem noch relativ dunkel, so dass man es gerade erkennen kann. Ja. Und eben wenig Akku verbraucht. Ja, das ist also eine schöne Sache, finde ich, weil das dann ja als Desk-Clock, wie gesagt, kann man sich das daneben hinstellen und das Handy einfach so anlassen, ohne dass man jetzt Angst haben muss, dass das Handy gleich leer wird dann. Ja. Ich bin aus Zufall hier übrigens dran gekommen. Man kann auch hier im Menü das manuell aufrufen, also auch nochmal Clock, ja, und wenn man dann eben in der Uhr ist, oben Screensaver auswählen, das ist im Prinzip derselbe Effekt, aber das muss man nicht machen, man kann einfach längere Zeit auf das Display drücken und dann erscheint es. Sehr schöne Sache. Und eine Funktion, die ich eigentlich vermisst habe, deswegen wollte ich mir aber keine separate App, so ein Desk-Clock da installieren, ja, und die werde ich sicherlich auch jetzt des Öfteren nutzen, ne? Nichts wichtiger als die Zeit im Auge zu behalten, ne? Das wissen wir ja, ne, seit ich das mache hier mit dem mit der Stoppuhr, die ich heute übrigens vergessen habe zu starten, das darf nicht wahr sein, ja. Oh nein, da reicht es dann auch mit der, klappt es dann auch mit der Sendezeit immer. Ne? Genau, da verliere ich das nicht so aus den Augen. Ja, und ich habe noch einen Tipp für euch. Heute ist ja richtige Tipps, ja. Seht ihr mal, mangels Themen, ne? Und Newsmeldungen gibt es halt jetzt mehr Tipps, auch nicht schlecht, oder? Und zwar Tipp aus der Vergangenheit. Note Everything. Die App war schon mal App der Woche vor langer, langer, langer Zeit, ja, im Mancast. Und die habe ich jetzt wieder entdeckt. Ja, die habe ich wiederentdeckt. Und zwar, die wurde auch tatsächlich immer wieder mal geupdatet. Die hatte ich aus dem, komplett aus dem Blick verloren. Es ging ja bei mir um die Sache mit dem Tagebuch. Ja. Und erschreckenderweise, jedes Tagebuch hat, jede Tagebuch-App hat eklatante Fehler, ja, die eben dazu führen, dass ich das nicht nutzen kann. Bei den einen liegen die Sachen komplett unverschlüsselt auf dem Smartphone. Das ist sogar bei den allermeisten. Ein Passcode nützt da gar nichts, um an die App zu kommen. Die Daten liegen unverschlüsselt auf dem Smartphone. Da kommt man ran ohne Passcode. Da kann man einfach die Dateien kopieren und fertig. Also geht nicht. Die anderen nutzen die Cloud von was weiß ich wem. Ja, irgendwie, irgendwo landen dann die Daten, nur damit es synchronisiert werden kann. Das ist, da habe ich, ihr wisst ja, da habe ich absolut nichts dagegen. Das finde ich super, ja. Aber, Entschuldigung, Tagebuch, das geht gar nicht. Ja, gar nicht. Das sind Sachen drin, die sind nicht für die Öffentlichkeit, nicht für die Cloud bestimmt. Ja, hundertprozentig nicht. Ja. die anderen haben Schwierigkeiten mit den Bildern, die anderen haben, und das ist auch ganz ärgerlich, mit dem Backup-Problem. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Tagebuch-App und könnt kein Backup machen, beziehungsweise ein Backup nur für diese App. Dann wird die App irgendwann eingestellt, ja, weil die meinen, die müssten irgendwie komische Werbung von Drittanbietern einblenden und Google findet es überhaupt nicht witzig und sperrt die App. Ja, dann seid ihr euer Tagebuch los, Ende, vorbei. Also proprietäre Formate als Backup geht gar nicht. Da muss was sein, das man nach außen bringen kann, dass man in einem normalen Format verschicken kann, ja, beziehungsweise archivieren kann. Ja, und dann kam mir einfach Note Everything wieder ins Gedächtnis, nachdem ich, wie gesagt, viele Dutzende Apps probiert habe. Und Note Everything kann eigentlich prinzipiell alles. Ja, es ist zwar nicht perfekt, um dieses Tagebuch zu verwalten, aber um Tagebucheinträge zu machen, definitiv. Klar, man kann auch sein komplettes Tagebuch mit Note Everything verwalten. Backups kann man ganz einfach in den Standardformaten auf die SD-Karte bzw. in den Telefonspeicher machen. Ja. Bei Wunsch auch auf Google Docs, aber das ist keinesfalls ein Muss und da werden keinesfalls Daten in die Cloud abgelegt. Ja. Ihr könnt die Notes, also eure Einträge, richtig verschlüsseln mit der AES-Verschlüsselungsmethode. Das ist sicher genug. Ja. Und eben, wie gesagt, es ist kein Passcode, sondern es ist eine richtige Verschlüsselung. Damit ja, ist es zumindest mal grundlegend sicher, um eben diese Daten zu verwalten. Ja. Dann könnt ihr Bilder, Videos, auch sogar Notizen von Barcodes machen, falls erforderlich, ja, Checklisten und. Und die dann eben ablegen. Auch das ist wichtig, dass man möglichst viele Datenformate hat. Ja, denn ansonsten hat man wieder nur ein normales geschriebenes Tagebuch, das kann man eben mit jedem Texteditor machen, da braucht man eben keine Multimedia-Funktion dazu. Ne? Ja, und dann kann man diese Daten übertragen, zum Beispiel im lokalen Netzwerk, ja, als entsprechende Formate, Bildformate, ganz normal JPEG und eben auch ganz normaler Text. Einfach nur ganz normaler Text. Und das ist ja nicht schlecht. Gut, man hat natürlich ein paar Einschränkungen mit der Formatierung, also man kann hier keine großen Dokumente erstellen, aber man kann diese dann ganz einfach übertragen. Ich habe nutzt da zum Beispiel das KDE Connect dafür, ja, das seinerseits nochmal die Übertragung verschlüsselt, obwohl es ja nur im lokalen Netzwerk ist. Ja, das finde ich besonders schön und da hat man also doppelte Sicherheit. Einmal ist es eh nur das lokale Netzwerk, zweitens sind die selbst im lokalen Netzwerk, falls das Wi-Fi oder WLAN irgendwie nochmal, kompromittiert wäre. Ja, man hat ja die WLAN-Verschlüsselung hoffentlich auch aktiviert, ja, ganz klar, WPS-Verschlüsselung. Und dann wird zusätzlich werden diese Daten aber nochmals verschlüsselt. Dann hat es also doppelte Verschlüsselung. Ja, im Prinzip ist es ja sogar dreifache Verschlüsselung, ja, wenn man so will. Aber die Daten sollte man dann trotzdem, dass es AES verschlüsselt ist, schon vorher entschlüsseln, bevor man sie überträgt. Das ist dann auch sinnvoll. Da hat man immer noch doppelte Verschlüsselung. Das sollte reichen. So arg paranoid braucht man dann nicht so sein. Selbst beim Tagebuch nicht. Ja, so ist es. Und deswegen denke ich, ist hier dieses Node Everything wieder aus der Versenkung aufgetaucht, ja. Und ich finde es gar nicht so schlecht. Muss ich schon sagen. Ja, da empfehle ich euch auch das Node Everything Pro auf jeden Fall. Nur das hat den vollen Funktionsumfang. Einfache Sachen könnt ihr natürlich auch mit dem Node Everything, mit der kostenlosen Version machen. Das Pro hat aber auch andere Sachen. Übrigens auch einen Paint-Modus finde ich auch sehr wichtig beim Tagebuch, dass man da halt auch mal so schnell mal Skizzen machen kann oder kurze Zeichnungen oder so. Das ist doch für ein Tagebuch doch ziemlich, das macht es ziemlich persönlich, finde ich, ja. Nicht schlecht. Und die Video-Notes übrigens auch. Die sammle ich dann übrigens auch, falls ihr interessiert seid, wie ich das mache. Das sammle ich auch dann in einem Ordner auf meinem Computer, wo das dann auch archiviert wird. Ja, natürlich auch verschlüsselt. und dort kommen dann quasi die ganzen Bilder, Videos, Paint-Notes, Text-Notes rein. Ja. Eigentlich müsste man das jetzt nicht weiter sortieren, weil man hat ja die Dateiübersicht bei Linux, das ist ja schön gemacht, ja. Ich erstelle dann trotzdem nochmal eine HTML-Datei, wo ich dann einfach auch leichter drankomme. Ja. Aber muss man nicht machen unbedingt. Ne? Man muss nur beim Abspeichern der Dateien dann eben das, sagen wir mal, mit Datum machen, am besten Jahr, Monat, Tag, weil dann die Sortierung richtig funktioniert, ja, und dann irgendwie noch ein Suffix dran, ja, und dann hat sich die Sache, da hat man wirklich das ganz schön aufgelistet, ohne viel Stress, ja, und Ordner kann man dann entsprechend machen, Jahr, vielleicht noch Monate, wenn man besonders viel Einträge hat, muss aber nicht unbedingt sein. Und dann, ja, hat man alles zusammen. Nicht schlecht, oder? So einfach ist es. Da frage ich mich, warum kriegen es die App-Entwickler nicht hin, diese Tagebuch-Apps einfach so zu machen. Aber man will natürlich ja auch die Benutzer halten und dann ist halt so eine Exportfunktion in Standardformate dann entweder nur gegen viel Bargeld möglich oder über die Cloud, ja, also es ist unglaublich. Ich habe gesehen, da bietet jemand an, sogar mit einer Paid-App, die 4,50 € kostet, PDF-Export, aber nur über die Google Cloud. Okay, ja, dann kann ich das Tagebuch auch gleich auf Google Docs schreiben und da habe ich alle Funktionen kostenlos, ja, aber es ist trotzdem in der Cloud. Deswegen mache ich das dann nicht. Ja. Nun gut, weiter geht's. Ein Test habe ich auch noch gemacht. Das ist so unfassbar, ja. App-Test. Da mache ich jetzt keinen Videobeitrag dazu, weil das ist jetzt nicht unbedingt so das Riesenteil. Aber ich habe aus Zufall raus so einen Canon Selfie-Printer mal getestet. Und dafür gibt es auch tatsächlich die Canon App für den Selfie-Printer und Inkjet-Printer. Ja, das ist also beides die gleiche App. Und da fielen mir ein paar Sachen auf. Also zunächst mal, die App ist nicht unbedingt das, was man gut programmiert nennt. Ja, also es ist nicht den Android-Standards entsprechend. Die Verbindung zu dem Drucker lief also recht schnell zu diesem Selfie-Printer, nennt sich das mit PHY, ja, keine Ahnung, dummer Name, aber ist halt mal so, ne? Und damit kann man dann eben Fotos drucken oder Dokumente ausdrucken. Das geht recht schnell, aber es fehlen auch einige Informationen bzw. Funktionen. Bei dieser App. Zum Beispiel, wenn ich also hier ein Foto ausdruck, kann ich nur ein einzelnes Bild schicken. Egal welche Einstellung ich am Printer benutzt habe. Am Printer kann man nämlich zum Beispiel einstellen, dass man auf einem Stück Fotopapier 4 oder mehr Fotos drucken kann, also kleine Fotos, und das dann aufteilen. Das ist besonders bei diesen Papierpreisen, das ist ja Spezialpapier, besonders nützlich, ja. Wenn man zum Beispiel eben nicht die Riesenbilder haben will, kann man zum Beispiel für 2 Bilder nehmen, und ich habe das auch mal gemacht für 4 Bilder, um zu testen. Aber das geht nur, wenn ihr die Bilder auf den Rechner, auf den Drucker übermittelt, zum Beispiel per SD-Karte oder per USB-Stick. Wenn ihr das per App macht, geht es nicht. Da könnt ihr nur ein Bild pro Fotoblatt ausdrucken. Und das finde ich nicht toll. Finde ich überhaupt nicht schön. Und da hat also tatsächlich die App weniger Funktionen als der Drucker. Das verstehe ich nicht. Überhaupt nicht. Ich mag eigentlich Zusatzfunktionen bei komplizierten Smartphone-Apps. Dass mehr geht, aber nein, hier ist es genau umgekehrt. Also wenn ihr das dann machen wollt, diese Collagen, sag ich mal, dann muss das über den Computer, über den Printer direkt gemacht werden und nicht über die Smartphone-App. Buh. Ja. Aber insgesamt, es funktioniert, auch wenn das Einbinden des Druckers in das Netzwerk auch nicht ganz so ohne war. Ja, also ich musste ein Direct-Netzwerk aufbauen, weil es mit der Fritzbox mal wieder nicht kompatibel ist. Ich bin es ja schon gewohnt. Ne? Entweder verringert man den Datenschutz da drin, beziehungsweise die Verschlüsselungsversion, was natürlich indiskutabel ist, oder die meisten Geräte in dem Baujahr funktionieren eben nicht. Sehr, sehr schade. Obwohl das Teil auch WPS kann, kann es aber eben nur das dieses WPS TKIP ist es, glaube ich, genau, und eben nicht die neuesten Sicherheitseinstellungen zum Beispiel von der Fritzbox oder anderen Routern. Sehr, sehr schade. Also gibt es nur die direkte Verbindung von Smartphone zu dem Drucker, und die war dann ein bisschen umständlich einzurichten. Aber es ging. Ja, die Ergebnisse sind übrigens auch sehr schön, also sowohl mit der App als auch direkt am Printer. Von daher, wenn ihr wirklich mal öfters Fotos ausdrucken wollt, könnt ihr euch so eine Anschaffung eventuell machen. Da müsst ihr dann nicht in die Discounter gehen und dort das ausdrucken lassen, ja, an dem Automat, sondern das könnt ihr relativ schnell selbst machen. Die Preise sind dann ungefähr identisch, ja, von dem Fotopapier. Inklusive übrigens den Thermotransfer-Fahrband, das dafür benutzt wird. Und die sind dann natürlich auch wasserfest. Gut, noch was. Und zwar, ich habe gemerkt, beim Samsung TV ist auf einmal meine RT-App verschwunden. RT, der Nachrichtensender, RT News, ja. Der hatte eine Samsung-App. Warum die auf einmal verschwunden ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat RT keine Lust mehr, für die App zu machen. Oder Samsung keine Lust mehr, RT hier die App dazu zu lassen. Es verschwinden ja sehr viele Apps momentan von den Samsung Smart TVs. Skype ist zum Beispiel jetzt auch verschwunden. Ja? Seit Juli ist Skype weg. Und viele andere Apps sind da auch schon dem Rotstift zum Opfer gefallen. Also ich habe so das Gefühl, die Smart TV-Plattform von Samsung ist auf dem absteigenden Ast. Kaum noch eine Firma will irgendwelche Apps programmieren dafür, weil es halt auch ein paar Probleme gibt. Und naja, gut, okay, was soll's. Auf jeden Fall, was tun jetzt? Ja? Wenn man RT News auf seinem TV sehen will, ohne hier komplette ja, Fremdsprachenpakete zu nehmen, ja, weil RT News ist ja Englisch oder so, ne? Fremdsprachenpaket, super, ne? Dann, das kostet jede Menge, zum Beispiel bei Vodafone Kabel oder Kabel BW kostet es extra, und zwar nicht zu knapp. Ja. Aber RT wird ja auch live im Internet gestreamt, und zwar natürlich legal, die bieten das also an. Und auf der RT News App geht's auch. Allerdings müsst ihr eins beherzigen, und zwar, ihr müsst die App auf Englisch stellen. Wenn ihr auf Deutsch stellt, bekommt ihr hauptsächlich das Angebot von RT News Deutsch, also von RT Deutsch, und die haben keinen Livestream im Internet oder auch nicht im TV, ja, sondern nur RT News in Englisch. Und wenn ihr das einstellt, dann habt ihr auch, seht ihr auch hier den Live-Button, und ihr seht einen Button oben für den Chromecast. Und dann könnt ihr also über Chromecast das ganz normal gucken, und die Qualität ist wesentlich besser als die, die ihr über die RT-App von Samsung damals erreichen konntet. Die war nämlich eigentlich ziemlich grottig. Und hier habt ihr, je nachdem, was eure Datenleitung hergibt, auch Full HD zur Verfügung. Ja. Und das ist eigentlich, geht eigentlich nach kurzer Einstellungszeit, wie gesagt, RT News App laden, auf Englisch stellen, dann erscheint das Chromecast-Icon, und ihr könnt den Livestream auswählen, auf Chromecast-Icon tippen, Livestream starten, und ihr könnt RT News wieder auf dem TV gucken. So sieht's aus. Gut, soviel dazu. Google Play Music Update wurde geupdatet. Was sagt denn ihr dazu? Ja, Google hat es mal wieder geschafft. Die haben ein Google Play Music Update gemacht, das bei vielen die App sofort abstürzen lässt. Ja, also ihr konntet keine Musik mehr hören. Zum Glück hat Google ziemlich schnell reagiert und schon kurze Zeit später ein Update für das Update gemacht. Ja. Und damit konntet ihr dann wieder an eure Musik rankommen. Man konnte zwischenzeitlich das Problem lösen, Achtung, haltet euch fest, indem man Bluetooth ausschaltete. Ja, schon wieder Bluetooth. Ich werd noch wahnsinnig mit Bluetooth. Irre. Ja. Ich werd auch noch, ich hab's für diese Ausgabe leider nicht mehr geschafft. Nächste Woche gibt's im Uncast einen Test, ausführlicher Test vom Sony MDR-1000X Kopfhörer. Ja. Am Pixel XL. Ja, und dann werde ich auch noch was dazu sagen. Da sind wir auch wieder im Bluetooth-Bereich. Ja, das wird dann so richtig kompliziert. Halt, da könnt ihr euch schon mal auf was gefasst machen. Aber ja, jetzt erstmal hier mit diesem Google Play Music Update. Das ist natürlich für viele das Super-GAU gewesen, wenn die Bluetooth ausschalten müssen. Viele haben mittlerweile schon Bluetooth-Kopfhörer, beziehungsweise Bluetooth im Auto, Bluetooth im Lautsprecher daheim und so weiter und so weiter. Wenn man dann nur noch über ein Smartphone Lautsprecher hören kann oder mit Kabel gebundenen Kopfhörer, ist es für die Leute natürlich schon ziemlich bitter. Ja? Und deswegen haben dann natürlich einige sich verständlicherweise und zu Recht ziemlich aufgeregt, aber Google war, wie gesagt, sehr, sehr schnell und hat umgehend einen Fix da gebracht, so damit jetzt alles wieder mit Bluetooth funktioniert. Zumindest bei den Leuten, bei denen es vorher auch mit Bluetooth funktioniert hat. Hm. Und Google Fotos hat ein Update bekommen, sogar ein ziemlich großes. Bei uns sind natürlich gleich mal die Hauptfunktionen, die die USA bekommt, sind bei uns natürlich weg. Die haben wir nicht. Beispielsweise Sharing nach Empfehlung der Google-App, beispielsweise Bilder, die jetzt von einer Person sind, ja, vorzuschlagen, dass man diese Bilder auch mit dieser Person teilt. Das geht natürlich bei uns nicht, weil die Gesichtserkennung bei uns deaktiviert ist. Ja. Eine Schande ist das. Das sind mittlerweile wichtige Funktionen, die in den USA die Leute zu schätzen wissen, ja, und viele Leute nutzen, um eben die Bibliothek richtig gut zu verwalten. Ja, so dass man automatische Folders auch hat, wo man dann sagt, okay, hier kommen jetzt die Bilder rein von der und der Person, ja, und hier kommen die Bilder rein von der Person, und hier kommen die Bilder rein von der und der und der Person. Ja, wunderbar, geht alles bei uns nicht. Wir müssen das alles manuell machen, ne, weil ja, ist ja ein Unterschied, ob das ein Algorithmus macht, ne, oder ob man das manuell per Hand macht. Ne. Habe ich mich schon oft genug drüber aufgeregt, was soll ich machen? Die Dummheit der deutschen Politiker ist manchmal eben nicht zu überbieten, und Google hat offenbar keine Lust mehr, sich wegen jedem Pups verklagen zu lassen, kann ich ja absolut verstehen. Ich würde meine Dienste sowieso komplett sperren für Deutschland, beziehungsweise nicht sperren, sondern nicht mehr offiziell anbieten für Deutschland, und einfach den Leuten, die dann sagen, okay, ich gehe mit meinen Daten in die USA, da kann ich wenigstens noch was machen, das würde ich dann auch tun und hier meine Niederlassung schließen und fertig, ja. Es gibt allerdings noch eine Sharing-Funktion, da kann man auch manuell eben einstellen, dass man seine Bibliothek mit jemand anderes komplett teilen will. Mache ich natürlich nicht, ja, weil man weiß, was da in meiner Bibliothek alles drin ist, was ich nicht haben will, dass irgendjemand anders weiß, ja. Optisch gab es ein paar Veränderungen, die sind auch gut gelungen, meiner Meinung nach, aber für uns war es das dann auch im Großen und Ganzen. Wenn man jetzt auf die wenn man jetzt hier unten auf Sharing tippt bei Fotos, hat man allerdings eine schöne Übersicht, was man denn in welchem Album mit wem geteilt hat und wo es zum Beispiel auch Neuigkeiten gibt, ja, wo zum Beispiel Kommentare gemacht wurden oder ähnliches, ja, und es ist dann schon etwas übersichtlicher und man kann von dort aus auch gleich neue Alben erstellen. Also es hatte schon funktionsmäßig zwar wenig getan, aber optisch und von der Bedienung her und übersichtlich dann doch schon einiges. Das ist immerhin etwas Positives, sehr schön. Dann, was gibt's noch? Play Store mit verbesserter Changelog-Funktion. Ja, kurz am Rande. Es gibt jetzt bei der neuen Version des Play Stores, die ganz langsam ausgeliefert wird. Also ich habe sie hier noch nicht, jedenfalls heute Morgen noch nicht gehabt. Da gibt's eine Funktion, dass man hier Changelogs einfacher sieht. Da ist so ein kleiner Pfeil nach rechts. Und wenn man da drauf tippt, dann bekommt man das Changelog angezeigt. Also ein bisschen prominenter. Ja. Was ich eigentlich ganz gut finde. Allerdings hat sich da so eine Unart eingebürgert, dass die Firmen gar keinen Changelog mehr machen. Unter anderem auch Google macht keinen Changelog mehr. Darf das dann wahr sein? Ja. Also sehr, sehr schwaches Vorbild da für die anderen App-Entwickler. Wenn ich nach 8 Updates immer noch das Gleiche sehe, ja, nämlich neue Google-Doodles, da kriege ich die Krise. Ja, das ist doch schon bald nicht mehr wahr. Aber ja, so funktioniert es. Und vor allem dann die typischen Bugfixes and Performance Improvements. Das steht immer da, immer. Ja, schon seit Monaten Updates, ja, und die muss ja nicht geändert werden. Ja, es sind Bugfixes und Performance-Updates, fertig. Einfach so. Ich will genau wissen, welche Bugs gefixt wurden und was jetzt schneller oder langsamer ist. Ja? Das will ich genau wissen. Ja? Das war früher mal ganz normal und jetzt kriege ich das nur noch mit irgendwo über Drittseiten mit APK-Teardowns dann zu sehen. Was soll das? Hm? Ich will schon wissen eigentlich, was ich update. Aber naja, dann meistens neuen Schatz eh egal zu sein. Auto-Updates sind fertig. Und dann, da ist was Neues dazugekommen. Gut, dann habe ich noch ein paar Spezifikationen vom Honor 9. Das ist ja jetzt auch gestartet. Da wird schwierig, hier prozessormäßig was zu sagen. Ja, das hat ein Kirin 960 Octa-Core-Prozessor. Der ist, ja, ich würde mal sagen, vergleichbar mit dem Snapdragon 821 bis 835. Genauer kann ich es nicht einordnen. Ja. RAM bei dem Honor 9, auch da wurde es ein bisschen geupgradet, nicht schlecht. 4 GB und unglaublich, Honor macht für einige europäische Länder 6 GB RAM rein. Da ist es mal umgekehrt. Normalerweise kriegt Europa immer nur die zweite Klasse. Ja, ja, hier Asien 6 GB, 8 GB, ja, und hier Europa dann, ja, 2 GB und 4 GB. Ja, Europäer. Ne? Hier vielleicht 6 GB. Ich hoffe, die Europäer wissen es auch zu schätzen und nehmen dann auch die 6 GB was so ein Danken entgegen. Trotzdem täuscht nicht darüber hinweg, dass Storage mit 64 GB nicht mehr ganz zeitgemäß für ein Gerät, das jetzt gerade erst auf den Markt kommt. Ja. Dann ein 5,15 Zoll Display, auch etwas klein geraten, aber okay. Ja. Ist dann halt persönliche Präferenz. Die Kameras, einmal eine 12 Megapixel RGB-Kamera und eine 20 Megapixel Monochrom-Kamera. Ja, wenn da die Software gute Dienste leistet, können sicherlich gute Bilder zustande kommen, weil die Auflösung 20 Megapixel für den Kontrast dann doch ziemlich gut, meiner Meinung nach. 8 Megapixel Front-Facing-Kamera, dann kann man sich auch selbst gut in Szene setzen. Die ganzen anderen Sachen, Bluetooth 4.2, 5 GHz Wi-Fi-Netzwerk, das dürfte alles schon ziemlich obligatorisch sein. Typ C, USB auch gut, ja, und dualen Nano-SIM oder eine Nano-SIM und eine Micro-SD-Karte zu benutzen. Auch das ist okay. 4G LTE ist natürlich auch vorhanden. Band B1, B3, B5, B7, B8, B20. Also schon angelegt für die Benutzung in Europa. Dann 3200 mAh Akku. Hat ein Quick-Charging-Funktion auch mit 9 Volt 2 Ampere. Also da geht's richtig, was zur Sache. Da glüht der Akku. Naja. 155 Gramm. Gar nicht mal so schwer. Und gibt's in drei Farben. Gray, Glacier Gray, Sapphire Blue und Midnight Black. Gut. Also was will man denn noch mehr? Ja. Hört sich gut an. Honor 9 wird, wenn es denn dieser Honor-Serie so weitergeht, dann auch recht günstig sein. Kostet in Großbritannien 379 Pfund. Also schätze ich mal, dass es bei uns zwischen 379 Euro und 399 Euro liegt. Damit ist das natürlich ein klasse Preis. Ich würde das schon noch trotzdem 64 GB als High-End-Gerät einstufen. Ja, weil eben die Rechenleistung gut ist und vor allem eben genug Hauptspeicher vorhanden ist. Und auch ansonsten sind die technischen Daten gut. Wer mit einem kleinen Display zurechtkommt, der kriegt hier sicherlich ein High-End-Gerät für sehr wenig Geld. Wie gesagt, wenn es nicht um die Displaygröße geht, kann dieses Gerät durchaus noch etwas mithalten mit dem OnePlus 5, meiner Meinung nach. Und ja, das ist wirklich ein Preiskracher, meiner Meinung nach. Wird aber sicherlich nicht so viel Beachtung finden wie das OnePlus 5. Gut, dann komme ich jetzt auch gleich mal zu den Community-Sachen. Da hat, Moment, ich muss gerade den Kommentar aufrufen, da hat der David geschrieben, so Freunde, VPN, also es geht hier vielleicht nochmal vorher, VPN ums OnePlus 5 und das Note 8, ja, also so Freunde, VPN-Angebot top, gekauft für 45 Euro lebenslang, Hammer natürlich über den Reflink, ist ja klar, kostet genauso viel, unterstützt Ancast. Genau, kostet nicht genauso viel, er bekommt sogar nochmal 10 Euro Credits gutgeschrieben, prüft auch mal eure Credits, da kriegt ihr sogar noch 10 Euro gutgeschrieben, wenn ihr über den Reflink geht, ist das nix, ja, Wahnsinn. OnePlus 5, technisch super Kamera, leider nur Mittelmaß und das stört mich, da ich begeistert Fotos schieße, da muss die Cam top sein, das kann aktuell das Pixel XL, S8, S7, iPhone 7 Plus, G6, HTC 11, alles High-End-Geräte mit Stärken und Schwächen. Ich nutze aktuell ein S7 Edge, bin zufrieden, nachdem ich mit Nexus-Geräten mehr Stress als Freude habe. Auch die Pixels sind meiner Meinung nach Beta-Phones, die zu teuer verkauft werden. Note 8 Gerüchte, circa 1000 Euro, wow, Fingerprint-Scanner, hinten Fail, Hardware okay, Kamera top, Fragezeichen, Akku 3300 mAh, sicher ja, Akkulaufzeit mau, Fragezeichen. In diesem Sinne, danke für das Angebot. Also nächstes Mal super, vielen Dank, dass du das VPN-Angebot auch genommen hast. Das ist wirklich immer ein Top-Angebot. Zum OnePlus 5 muss ich dir sagen, ich denke auch, dass die Kamera hier nicht mit den Flaggschiff-Modellen momentan S7, S8 und auch Pixel XL mithalten kann. Ja, das ist halt immer ein Knackpunkt. Das sind auch den Firmen wie eben OnePlus doch ein paar Grenzen gesetzt, ja, softwaretechnisch und auch von den verbauten CMOS-Systemen, ja, also gut, es ist einfach klar, aber trotzdem ist natürlich gut vom Preis her, sehr schön, muss man auch sagen. Dass die Pixel Beta-Phones sind, kann ich überhaupt nicht bestätigen, da muss ich da leider widersprechen, auch wenn ich das nur ungern mache, ja, also die Beta-Phones, kann ich das überhaupt nicht sagen. Das sind absolut ausgereifte Phones. Im Gegenteil, dadurch, dass die Geräte für Android auch abgestimmt sind und auch komplett von Google gefüttert werden mit Updates und auch hardwaremäßig eben da passen, hat man da recht wenig Probleme damit. Das muss ich sagen. Bluetooth bleibt eben eine Schwierigkeit. Das ist bei allen Geräten so. Vom Beta kann da keine Rede sein. Zu teuer sind sie natürlich, habe ich auch immer wieder gesagt. Aber dafür ist es eben halt alles auch aus einer Hand. Und ich habe die Updates, ja, da träumen anderen noch davon, von den Sicherheits-Updates, das sind die bei mir schon wieder an alter Hut und ich krieg schon wieder neue Updates. Ja. Das kann ich absolut bestätigen, dass es so ist, die Sicherheits-Updates und auch die OS-Updates kommen da nur so reingeflogen und das ist halt auch sicherheitstechnisch dann absolut wichtig, von daher kann eben von Beta keine Rede sein. Im Gegenteil, das sind eher alle anderen Beta-Phones, die nämlich dann noch Monate warten müssen, bevor sie ein Sicherheitsupdate bekommen. Das geht nicht. Das kann unter Umständen sogar ganz böse ins Auge gehen. Gut, zum Note 8 nochmal. Der Preis ist indiskutabel. Der ist, ja, der ist so hoch wie den Pixel XL. Und da bin ich noch nicht so überzeugt davon, wenn der nicht, wenn das Note 8 nicht genau die, sag ich mal, auch die Kamera hat, ja. Man muss auch bedenken, dass das Note 8 ist ja noch nicht mal draußen. Da erwarte ich ganz einfach auch für den Preis wesentlich bessere Leistungsdaten als beim Google Pixel XL. Das gibt's schon eine ganze Zeit lang. Das habe ich schon ja schon seit etlichen Monaten in Benutzung, ja. Und das Note 8 kommt erst. Das muss das Teil wegrocken. Das ist ganz klar bei dem Preis. Ne? Trotzdem ist mir der Preis recht hoch für ein System mit von Samsung, das eben wieder die genau dasselbe Update-Probleme haben wird. Da ist mir das natürlich zu teuer. Aber es wird, das Note 8 wird natürlich auch hier seine Freunde finden, ganz klar. Und es wird ein absoluter Top-Renner, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Wie immer. Ja. Der Akku mit 3003 mAh, klar, die haben natürlich Angst, dass zu große Akkus verbauen und dann wieder dieses Problem haben, weil ich habe ja schon gesagt, wenn auch nur ein einziges Gerät von der Note 8-Reihe Feuer fängt und egal, und nur weil es einer in die Mikrowelle gelegt hat, dann ist Samsung echt hin. Ja, und deswegen gucken die natürlich auch, dass die da auch marketingmäßig, wenn da nochmal was abfackelt, dann ist Samsung durch bei den Leuten, das ist ganz klar, dann das würde die Marke nachhaltig schädigen. Und dann sagen die lieber, okay, wir machen lieber ein paar Milliampere weniger in den Akku, 3300 ist ein Witz. Ja, für die Displaygröße und alles wird das ein absoluter Witz sein. Ich hoffe, die haben genug Vorkehrungen getroffen, so wie auch Sony immer Vorkehrungen trifft, dass viele Stromsparmechanismen greifen, ja. Und man das Gerät auch trotzdem noch verwenden kann. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ja. So wie das Huawei macht, geht es auf keinen Fall. Stromsparmodus so aktivieren, dass kaum noch eine App hier funktioniert. Vor allem bei Messenger. Das ist unmöglich, sowas. Aber 3300 mAh, das zeigt eindeutig von der Angst von Samsung, dass mit dem Akku wieder was passiert. Ja. Naja. Gut, dann weiter geht's. Ich hab dann noch, genau, SMS und ewig grüßt das Murmeltier, habe ich mal geschrieben, ja, weil ich kann es echt nicht mehr hören. Der Fernand schreibt, es gibt auf dieser Welt immer noch Menschen, die keine Smartphones haben oder Smartphones haben und keine Ahnung von Internet haben, oft auch keinen Datenvertrag haben. Warum haben die dann ein Smartphone? Und oder nur mit paar Megadaten. Es reicht für Messaging. Die nutzen nur SMS auf Feature-Phone. Mit den Leuten muss man auch kommunizieren können. Dann gibt es noch viele Zwei-Weg-Authentifizierung, die über SMS funktionieren, Alarmsysteme, die SMS schicken oder auch andere Dinge, die SMS immer noch nutzen. Leider ist SMS die einzige Messaging Option, die wirklich jedes Mobiltelefon erreichen kann. Deshalb wird das immer noch genutzt. Ja. Aber, Fernand, es gibt auch Leute, die keine SMS benutzen können auf dem Smartphone. Die musst du anrufen. Entschuldigung, auf dem Smartphone, auf dem normalen Phone. So ist es nun mal, ja. Es wird immer wieder Leute geben, die das oder dies nicht können. Aber Fakt ist, SMS ist extrem rückläufig weltweit, bei uns sogar massiv. Alleine WhatsApp, das ist nur ein einziger Messenger, hat bereits seit 2016 mehr Nachrichten verschickt, als alle Netzanbieter bei uns zusammen SMS übertragen haben. Ein einziger Messenger. Dann gibt's noch Facebook Messenger, dann gibt's noch Hello, dann gibt's noch Hangouts, dann gibt's noch, was weiß ich, Dutzende von Messenger. Ja. Also die SMS ist hoffnungslos überrannt worden. In Japan kennt man sowas schon gar nicht mehr richtig. Da sagt man auch nicht SMS, sondern da sagt man Mail. Und das hat einen besonderen Grund, weil dort zum Beispiel die E-Mail übertragen wird. Ja. Schon seit eh und je. Und Messenger sind eben mal die Ablösung für die SMS. Klar, und es wird immer wieder Leute geben, die eben das eben nicht können. Aber zum Beispiel auch die Sache, ein Smartphone ohne Datenvertrag. Also, Entschuldigung, den Leuten gehört das Smartphone abgenommen. Was wollen die dann mit dem Smartphone? Ja, kann man vergessen. auf die Leute kann man halt auch nur begrenzt Rücksicht nehmen. Klar, SMS, aber das Problem ist ja, SMS kann ja verschickt werden. Messaging-App, fertig. Für die alte Dinosaurier, ja, die immer noch nur SMS können, da kann man ja diese 5 Megabyte SMS-App installieren. Ja, gibt's überall, fertig. Und dann klappt es auch. Da muss man aber deswegen nicht ganze Programme aufblähen, ja, die dasselbe können. Dafür gibt's eben diese SMS-App noch. Und das war auch dann diese Überlegung, warum Google gesagt hat, warum sollen wir SMS da reinmachen? Warum sollen wir diesen alten Dinosaurier-Standard reinpacken in eine App, die für ganz andere Messaging-Sachen gedacht sind, die Multimedia-Messaging ermöglichen? Ja? Nein, sondern die haben dafür eine separate App. Falls das noch jemand braucht, kann er das installieren. Und Achtung, News ist sogar vorinstalliert. Unglaublich. Ja, also was will man mehr? Warum soll diese Funktion nochmal vorhanden sein in einer anderen App? Man muss den Managern schon mal klar machen, warum sollte man eigentlich die App weiter aufblähen und eine Funktion machen, die eigentlich schon im Android-Betriebssystem integriert ist mit Android Messages. Ja, nochmal machen. Weiß ich nicht. Ja, ich habe halt eben gesagt, dann sollen die das halt machen, wenn so viele Leute wollen es nicht kapieren, dass man eben zwei Apps hat, ja, oder partout keine zwei Apps installieren wollen, ja, ich überziehe schon, ich merke das. Die Google Assistant Lüge, auch hier möchte ich ganz kurz noch drauf eingehen. Ich habe ja gefragt, ob irgendwo hier diesen Google Assistant bekommen hat, ja, was ja Google versprochen hat. Die haben versprochen, Millionen von Geräten werden jetzt einen Google Assistant haben. Das war vor vielen Monaten, ja, und die haben versprochen, jedes Gerät, glaube ab Android 6.0 wird das bekommen. So, und in meinem ganzen Umfeld nicht ein einziger, der den Assistant bekommen hat. Kein 5X hat den bekommen, geschweige denn von anderen Herstellern wie Samsung, ja. Sony hat es nicht bekommen, nix. Und das ist eine pure Lüge gewesen. Ich weiß nicht, was da los ist bei Google, ob das jetzt, vielleicht zählt es auch nur für Deutschland, aber die haben ja von Millionen Geräten weltweit gesprochen, ja. Einer sagte sogar was von 1 Milliarde Geräte könnten demnächst den Google Assistant bekommen, ja. Das halte ich allerdings auch für unglaubwürdig, nur aber, ne, damit ihr mal seht, wie heftig das propagiert wurde und versprochen wurde. Und jetzt nichts. Ich meine, den Google Assistant gibt es in Deutsch, gibt es in Deutschland, gibt es in Deutsch, ja, und fertig. Ja? Was soll das? Und jetzt ist auf einmal nichts mehr da. Hm? Meine Nerven. Und da muss halt auch was passieren. Bisher ist der Google Assistant eine Lüge. Eine einfache Lüge, sonst nichts. Es gibt hier kein Google Home und es gibt immer noch den Google Pixel Assistant, den Google Assistant in der Form nur für das Google Pixel hier. Kein Gerät ist abgedatet worden, ja, jedenfalls keine nennenswerte Menge, ja. Das wurde immer wieder jetzt bestätigt und es sind viele Monate seit der Ankündigung vergangen und es ist ein riesengroßer Schwindel. Was soll das, Google? Ja. So macht man sich nicht beliebt. Ich habe den Leuten damals gesagt, genial, ihr bekommt, Google hat euch nicht im Stich gelassen, ihr bekommt den Google Assistant bald, ja, in den nächsten Wochen, ja, so wie es versprochen war, und jetzt warten die seit Monaten und nichts kommt, ja. Also, da kann ich schon verstehen, dass da viele sagen, okay, also ich möchte jetzt meinen Assistant haben, ich bin jetzt angefixt, ja. Das kam ja auch immer wieder in der Presse, hört man das Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri, ja, und wenn Siri nichts Vernünftiges kann, ja, weil es keine KI ist, das ist aber den Leuten irgendwann egal und sagen, okay, da hole ich mein iPhone, da habe ich Siri, dann kann ich mit quatschen, so wie mit dem auch, fertig. Was? KI, ja, ich weiß gar nicht, was das bedeutet, weg. Ah, so, Entschuldigung, so ist es nun mal. Ja, pragmatisch sehen. Und Google ist wirklich momentan auf dem Weg, sich überall unbeliebt zu machen. Also, heieiei. Vorsicht, Google, so hat mich Apple damals verloren mit der Verarschung. So, App der Woche. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich gleich aus dem Zucken fallen, ja. Ich werde auch ein Video noch reinsetzen, also auf dem YouTube-Channel werdet ihr es jetzt sehen. Sorry, dass ich wieder überziehe diesmal. Und zwar App der Woche ist Line. Der Messenger, der einfach Spaß macht. Yay! Unfassbar. Ihr habt's richtig gehört, ja. Ich als eingefleischter Google Allo Fan, Verfechter, Evangelist, ja, Prediger, Missionar. Ich rede von Line. Dem Messenger, der einfach super genial ist. Und das Teil, jetzt sagt er, Line? Hab ich schon mal gehört? Nö, oder? Ja, so sind halt auch die Unterschiede regional bedingt. Also, im asiatischen Bereich ist Line das, was WhatsApp bei uns ist, mal 10. Da geht gar nichts mehr ohne Line. Eben noch wegen SMS, ja, also, dort hat jedes Club-Handy mittlerweile Line, ja? Ja, per Gateway und so. Also, das ist ein absolutes Muss. In Thailand ist es extrem weit verbreitet. Da gibt es sogar richtige Probleme schon, wegen dieser, ja, sagen wir mal, diesen Social Network Charakter, der Line auch hat. Denn da kann man nämlich nicht nur das als einfacher Messenger benutzen, sondern man hat sein Profil, wo man auch Nachrichten posten kann, wo dann wieder alle Line-Bekannten sehen können, so wie in einem Social Network. Also, die kriegen da zwar keine Benachrichtigung, aber man hat da quasi sein eigenes Social Network in seinem privaten Bereich. Ja, das kann jeder machen dort mit Line. Gleichzeitig ist halt die Verbreitung von Line so extrem hoch. In Japan beispielsweise ist es so, dass keine Schulklasse mehr ohne Line auskommt. Die Lehrer kommunizieren mit Eltern und Schülern über Line. Ja, wichtige Sachen, ja, Termine etc., und auch die Schüler untereinander tauschen sich hauptsächlich über Line aus. Ja. Also die Frage für Leute, mit denen man überhaupt etwas zu tun haben will, nach der Line-ID, ist eigentlich obligatorisch. Ja. Deswegen gibt's auch hier einige Methoden, um das zu machen. Man kann es erstmal über die Telefonnummer machen, dann über die Line-ID und auch über QR-Codes. Das ist auch sehr beliebt in Japan. Ja. Das heißt, man lässt sich einen QR-Code anzeigen. Jemand anderes kann mit dem Handy diesen Line-Code abscannen und hat es dann sofort in Line eingetragen, ja, diesen Kontakt. Da ist alles drauf ausgelegt, eben über diese oder mit dieser Kommunikation. Und warum hat sich das in Japan und in asiatischen Ländern so stark durchgesetzt? Weil es einfach ist und verspielt, ja. Sehr schön, das gefällt mir natürlich besonders gut. Also bei Google Allo gibt's ja diese Stickers. Lange vor Allo hat schon Line diese Stickers gehabt, nur in einem Ausmaß, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Namhafte Firmen, Walt Disney, jedes größere Anime-Studio und so weiter, hat Themes und Stickers bereit. Es gibt offizielle, von Nintendo offizielle Pokémon-Stickers mit Audioausgabe beispielsweise, sogar Pikachu-Stickers, das könnt ihr hier im Video dann sehen, ja, mit Sprachausgabe natürlich, was eben Pikachu so sagt, ne? Pikachu! Ja, und so. aber das hat ein Ausmaß angenommen, das ist einfach fantastisch. Stickers mit Animation, ohne Animation, mit Tonausgabe, ja. Wie gesagt, Walt Disney, jedes größere Machwerk von Walt Disney ist da auch drin vertreten, ja. Die Themes genauso. Also wer ein Winnie-Pooh-Theme kriegt, bekommt es genauso, wie wenn er ein Sword Art Online-Theme haben will mit Panties, ja, gibt's auch. So sieht es eben aus. Und das hat wirklich Ausmaße angenommen. Das kostet auch Geld, ja. Also es gibt da 100 Coins, kostet sowas. Ich habe mal geguckt, das sind etwa 1,99 dann, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, ja, 1,99 €. Für zum Beispiel ein Sticker-Pack oder ein Theme, ja, je nachdem. Und ja, das ist eben die Sache, wo man auch sein Line dann auch richtig gut personalisieren kann. Man kann das Aussehen komplett verändern, ja. Von rosa Blümchen-Line, ja, bis zu Dark-Killer-Line, geht alles. Ja. kriegt man für jede Sache kriegt man sein Theme, seine Sticker-Packs und so weiter. Ja. Auch schön, man kann die Sticker-Packs sogar für jemanden kaufen, also verschenken sozusagen. Sehr beliebt übrigens, ja, auch in Japan. Gut. Was gibt's sonst noch Besonderes? Gruppenchat ist möglich, direkte Anrufe ist möglich, also das, was bei Duo ist, über Telefon sozusagen, also Audiogespräche kann man auch über Line führen. Halte ich jetzt natürlich ein bisschen für, naja, unnütz, aber gut, okay, was soll's. Der Einzelchat ist sehr schön gemacht, übersichtlich, ja. Auch interessant, Integrierung von anderen Apps, von Drittanbieter-Apps ist möglich. So, dass man zum Beispiel auch in Japan beispielsweise, bei uns gibt es jetzt nicht ganz so viele Anwendungsmöglichkeiten, schon ein paar Dutzend Apps gesehen, aber immerhin, ja, in Japan kann man über Line auch Kinokarten bestellen oder ähnliches, ja. Also die Firmen können in Line ihre eigenen Apps integrieren, ja, die kann man sich dann downloaden und eben dann von Line aus benutzen. Bei uns ist zum Beispiel ein Spielekanal von Line Deutschland, ja, das sind dann zum Beispiel Quiz-Spiele vorhanden und da kann man auch zum Beispiel Coins gewinnen und so, ja, um dann wieder Themes und so zu kaufen. Hm? Und da sind also viele Möglichkeiten da. Und ja, weil ich gerade von Spielen, von Quizspielen geredet habe, es gibt sogar richtige Games, richtige Spiele für Line, Aufbausimulationen und so weiter, die ihr dann mit euren Kumpels zusammen machen könnt über das Line. Also das ist wirklich, die Möglichkeiten sind da sehr, sehr groß. Aber was ist jetzt mit den einzelnen Chat-Funktionen? Wie sind denn die? Und auch da muss ich sagen, gut, eben Bestätigung, ob die Nachricht angekommen ist, ja, und so weiter. Übrigens ganz unterschlagen auch, oder ich bleib mal noch kurz bei dem Aufbau, optisch sehr schön gemacht, übersichtlich gemacht, geht schnell vonstatten, ja, auch schöne Benachrichtigungstöne drin, die zusätzlich installiert werden dann. Und so ganz ohne weiteres, ja, einfach als selbstverständlich, ich hab erstmal ein bisschen gucken, wie das ist, ja, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, standardmäßig aktiviert, ja, und das wird gar nicht mehr groß erwähnt, das ist einfach vorhanden, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ja. Könnt ihr ausschalten, wenn ihr wollt, dann wird nur normal verschlüsselt, ja, eben normale SSL oder TLS-Verschlüsselung, ja, TLS-Verschlüsselung, genau, und ansonsten standardmäßig ist eben diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktiviert. Auch in Gruppenchats, Voraussetzung, dass eben jeder in den Gruppenchats auch diese Funktion noch aktiviert hat. Ansonsten geht's natürlich nicht. Ja, so. Was spricht gegen Line? Ja, der Verbreitungsgrad bei uns ist geringer als Allo. Aber warum nicht mal benutzen? Ja, also ich habe es mal installiert bei mir. Das bleibt auch erstmal drauf. Ja. Aber ich sehe da jetzt natürlich, ehrlich gesagt, weil Line gibt es schon eine ganze Zeit lang. Ich sehe jetzt nicht, dass das bei uns groß Anklang findet, solange Line nicht auch massiv bei uns Werbung macht auf dem Markt. Dass sie das nicht müssen, ist klar, weil die haben den ganzen asiatischen Markt quasi abgegrast. Ja, China ist da natürlich eine Ausnahme, klar, aber das ist aus anderen Gründen. Und ich denke mal, daran wird sich's eben dann auch aufhängen. Ja, machen die keine Werbung bei uns, wird's auch nichts werden. Line ist aber wirklich super und es ist eine der besten Messaging-Apps nach Allo oder mit Allo gleich auf, müsste ich mal sagen. Gleich auf deswegen, weil Allo, da mag ich halt immer noch die Integration, die ist besonders gut gelungen, ja, weil es halt eben von Google ist, ganz klar, in das Android-System. Obwohl eben Line wesentlich mehr Möglichkeiten bietet. Ja, sie halten zwar davon Abstand, jetzt alles zu machen, nein, es gibt keine SMS-Unterstützung. Ja. Weil es eben für den asiatischen Markt überhaupt gar nicht mehr gebraucht wird. Gibt's gar nicht mehr. Ja, so ist es. Übrigens, es stimmt nicht ganz, dass Line bei uns nicht benutzt wird. Ich hab gesehen, dass es viele Thailänder auch bei uns gibt, die natürlich inspiriert anscheinend von der großen Nutzungszahl in der Heimat oder ehemaligen Heimat, die auch bei uns, also hier über Line kommunizieren, nur dass man halt da ja das eben so nicht groß merkt. Ja, also ich meine, logisch. Ja. Aber das könnt ihr mal gucken, wenn ihr thailändische Bekannte habt, ja, guckt mal auf den ihr Phone, da ist garantiert auch Line drauf. Gut, also App der Woche Line, der Messenger, der einfach Spaß macht. Und auf jeden Fall mal einen Blick wert zu riskieren. Ihr könnt gerne mal eine Line-ID haben, könnt mal anfragen, ja. Dann gebe ich euch die gerne natürlich, will ich die nicht hier öffentlich raushauen, ganz klar. Gut, damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt oder mich jetzt hier schrecklich beschimpfen wollt wegen Laien, dann könnt ihr das tun bei YouTube The Netcast. Ja, da findet ihr dann das Diskussionsforum bzw. die Diskussion unter dem jeweiligen Video. Ja. Auch heute hier erwähnen möchte ich das Intro und Outro von Zero Project. Titel Infinity. Track ist lizenziert unter einer Creative Commons License 3.0 by SA. Und was gibt es sonst schon? Ja, genau. Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Bitte immer die Mehrzahl denken. Thenetcasts.com in S hinten. Sonst landet ihr irgendwo anders da. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die kleinen grünen Antennen steif. Hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Irgendwann muss ich auch gar keine Luft mehr holen beim Sprechen. Hm? World.